Snapback rückwärts, was geht denn hier ab? Deutsche Rapper sind schwul, gut, dass ich jetzt Krieg mach. Ihr dreht eure Runden auf den Spielplatz. Haltet Abstand, Bitches, weil ich ein ganz anderes Ziel hab. Ihr seht nichts für mich, ja, nicht mal in der Reichweite. Digga, gleich ne Breitseite, die meisten sind gleich pleite. Teilweise Insolvenz, durchsichtig wie Weißweine. Ihr seid so gefickt, Bitches, ihr wünscht euch ne Zeitreise. Aber ey, Digga, ich bin immer noch da, Schritte voraus, so königlich smart. Fick auch ein Alibi, Freund in den Arsch und poste die Review danach. Direkt auf 16 Bars, Namix und Feier, die sei ja noch Gold, denn ich werde nicht weiter. Deutschrap im Pferd und ich bin der Reiter. Kriegt mich nicht weg, ach, fickt euch in Neider. Ich bin krasser, als ihr euch vorstellen könnt. Bin die Antwort auf die Frage, wie kann man sich nur so hart gönnen? Namix, die Superlative des Raps. Ich bin da, denn ich hab mich zu lang versteckt. Ich bin unterwegs am Drehen mit den Papers. Gizzy Papers, Gizzy Papers. Und wenn ich ein Joint dreh, dann nur mit Papers. OCB Papers, OCB Papers. Und will ich irgendwas bezahlen, dann mit Paper. Bunte Scheine Paper, bunte Scheine Paper. Und wenn mein Girl callt, sag ich, es wird später. Ein bisschen später, ich spiele mit mein Paper. Wenn ich ein Joint dreh, dann mit Paper. OCB Paper, OCB Paper. Wenn ich ein Joint dreh, dann mit Paper. OCB Paper, endless 4 Meter. Jetzt können wir kämpfen, unterwegs wie ein Champion. So nice, ich save mir ein Haus in den Hamptons. Nur ne Frage der Zeit, bis der Kontostand dann reicht. Namix ist die Nummer 1, mein Flow ist der Beweis. Komm doch her und fang an zu betteln. Ich werd' Fake zu einer Schandtat entzwecken. Erst knechten, dann in ein Dampfbad reinstecken. Aber was daraus kommt, müssen wir nicht ansprechen. On the top, hab den richtigen Plan. Leute können die Reden dann einfach sparen. Denn ich bin dabei, in den Urlaub zu fahren. Will nicht mehr dahin, wo wir gestern mal waren. Bleib am Ball und gib einen Fick. Guck, was für elende Bitches es gibt. Doch ich hab nur ein einziges Chick, locker leicht, der Rest interessiert mich nicht. Bin konzentriert auf mich selbst. Überall sind nur die Hunde, die bellen. Weil jeder von euch Spasten den Feld. Zieh ich vorbei und das ganz schnell. Ey, du Pisser bist ein Spasti-Kid. Machst dich damit auch nur lächerlich. Fake, du weißt, wer da spricht. Ich bin unterwegs am Drehen mit den Papers. Gizzy Papers, Gizzy Papers. Und wenn ich ein Joint dreh, dann nur mit Papers. OCB Papers, OCB Papers. Und will ich irgendwas bezahlen, dann mit Paper. Bunte Scheine Paper, bunte Scheine Paper. Und wenn mein Girl callt, sag ich, es wird später. Ein bisschen später, ich spiele mit mein Paper. Wenn ich ein Joint dreh, dann mit Paper. OCB Paper, OCB Paper. Wenn ich ein Joint dreh, dann mit Paper. OCB Paper, endless 4 Meter.